Im Herzen des Menschen gibt es einen Ruf, eine tiefe Sehnsucht, die nur von Gott erfüllt werden kann. Viele suchen Antworten in der Welt, doch die wahre Antwort liegt im Glauben. Glaube ist kein bloßes Gefühl oder positives Denken. Glaube ist die unerschütterliche Überzeugung, dass Gott die Kontrolle hat, selbst wenn alles um uns herum zusammenzubrechen scheint. Hast du schon einmal diesen Moment erlebt, in dem alles verloren schien? Wenn die Dunkelheit droht, die Hoffnung zu ersticken? Genau in solchen Momenten trägt uns der Glaube, denn wir wissen, dass wir nicht allein sind. Die Bibel sagt uns in Hebräer 11,1, der Glaube aber ist eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Verstehst du? Es geht nicht nur darum, sich etwas zu wünschen, sondern darum, voll und ganz darauf zu vertrauen, dass Gott bereits handelt. Der Glaube hängt nicht von den Umständen ab, auch nicht vom Gegenwind des Lebens. Er ist der feste Fels, der uns aufrecht hält, wenn der Sturm tobt. Vielleicht hast du gerade jetzt Zweifel und fragst dich, ob Gott deine Gebete wirklich hört. Aber ich sage dir, er hört sie. Er ist am Werk. Viele sehen den Glauben als einen Sprung ins Ungewisse, doch wahrer Glaube basiert auf der Gewissheit über Gottes Charakter. Er ist treu. Er lügt nicht. Er verlässt seine Kinder nicht. Wenn er etwas versprochen hat, wird er es auch halten. Als Petrus sah, wie Jesus auf dem Wasser ging, wagte er es, zu ihm zu gehen. Solange sein Blick auf Christus gerichtet war, ging er auf dem Wasser. Doch sobald der Zweifel aufkam, begann er zu sinken. Das ist die Gefahr des Zweifels. Er zerstört den Glauben. Der Zweifel ist wie ein schleichender Schatten, der sich in unsere Gedanken schleichen will. Er bringt uns dazu, an Gottes Güte, an seine Treue und an seine Liebe zu zweifeln. Doch Jesus lehrt uns, dass sogar der kleinste Glaube Berge versetzen kann. In Matthäus 17,20 sagt er, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so werdet ihr zu diesem Berg sagen, rücke von hier nach dort, und er wird wegrücken, und nichts wird euch unmöglich sein. Denk mal darüber nach, der kleinste Funke Glauben kann dein Leben verändern. Wie oft schauen wir auf unsere Herausforderungen und fühlen uns klein? Wie oft lassen wir zu, dass Angst unsere Entscheidungen bestimmt? Mein Freund, Gott will nicht, dass du in Angst gefangen lebst. Er will, dass du ihm mit deinem ganzen Herzen vertraust. Er hat die Macht, Türen zu öffnen, wo es keinen Ausweg gibt, um scheinbar Unmögliches zu verändern. Aber er ruft uns auf, zu glauben. Vielleicht wartest du schon lange auf eine Antwort. Vielleicht hast du Tränen vergossen und dich gefragt, ob Gott dich vergessen hat. Doch hör zu, Gott vergisst seine Kinder nie. In Jesaja 49,15 gibt er uns die Zusicherung: Kann eine Frau ihr Kindlein vergessen, dass sie sich nicht erbarmt? Über den Sohn ihres Leibes? Und ob sie seiner vergesse, will ich doch deiner nicht vergessen. Wenn Gott dich nicht vergisst, warum solltest du dem Zweifel erlauben, dich zu überwältigen? Glaube erfordert Handeln. Es reicht nicht aus, nur zu sagen, dass wir glauben. Wir müssen auch entsprechend leben. Stell dir vor, Noah hätte Gottes Stimme gehört, aber die Arche nicht gebaut. Stell dir vor, Mose hätte Angst vor dem Roten Meer gehabt und seinen Stab nicht erhoben. Der Glaube ruft uns immer dazu auf, einen Schritt zu tun, selbst wenn wir den Weg noch nicht ganz sehen. Gott ehrt diejenigen, die ihm vertrauen. Deshalb entscheide dich heute zu glauben. Entscheide dich zu vertrauen. Entscheide dich, den Zweifel loszulassen und dich an Gottes unerschütterlicher Verheißung festzuhalten. Er ist bei dir. Er hat einen Plan. Er versagt nicht. Schau nicht auf die Wellen. Schau auf Christus. Wahrer Glaube entsteht nicht in der Abwesenheit von Herausforderungen, sondern mitten in ihnen. Als Abraham Gottes Verheißung empfing, sah er keinen unmittelbaren Beweis. Die Zeit verging und trotzdem glaubte er. In Römer 4, 20-21 heißt es, er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark im Glauben und gab Gott die Ehre, weil er völlig überzeugt war, dass Gott das, was er verheißen hatte, auch tun konnte. Verstehst du, was das bedeutet? Glaube ist nicht nur ein Wunsch, sondern die tiefe Gewissheit, dass Gott alles erfüllen wird, was er gesagt hat. Viele Menschen leben gelähmt vor Angst, weil sie warten, dass alle Umstände günstig sind, bevor sie Gott vertrauen. Aber Gott hat uns nie einen Weg ohne Herausforderungen versprochen. Er hat uns seine Gegenwart versprochen. Und das ist genug. Wenn du Glauben hast, musst du nicht alle Einzelheiten verstehen, weil du weißt, dass Gott jeden deiner Schritte lenkt. Wenn Gott etwas versprochen hat, wird er es auch erfüllen. Der Zweifel flüstert Lügen in unser Ohr, versucht uns glauben zu machen, dass Gott nicht hört, dass er uns vergessen hat. Aber der Zweifel kommt vom Feind, der dir deinen Frieden rauben und deinen Blick von Christus abwenden will. Denk an das, was Jakobus 1,6 uns lehrt. Erbitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind bewegt und hin und her getrieben wird. Wenn du dem Zweifel Raum gibst, wird er dich hin und her werfen wie die aufgewühlten Wellen des Meeres. Und wie kann man den Glauben stärken? Wie vertreibt man den Zweifel? Die Antwort liegt im Wort Gottes. Römer 10,17 lehrt uns, so kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Gottes. Glaube entsteht nicht aus dem Nichts. Er wird durch Gottes Wahrheit genährt. Je mehr du dich mit dem Wort füllst, desto stärker wird dein Glaube. Erinnerst du dich an Daniel in der Löwengrube? Er sah kein Heer, das kam, um ihn zu retten. Er hatte keine sichtbare Garantie, dass er überleben würde. Aber er vertraute. Und Gott schloss den Löwen das Maul. Derselbe Gott, der bei Daniel war, ist auch heute bei dir. Er hat sich nicht verändert. Er hat nie versagt. Er ist immer noch der Gott des Unmöglichen. Und vielleicht stehst du gerade vor etwas, das unmöglich scheint. Eine schwere Diagnose, ein Problem in der Familie, eine ungewisse Zukunft. Aber Gott ist nicht an Umstände gebunden. Wenn er das Meer für die Israeliten geteilt hat, kann er auch für dich einen Weg bahnen. Wenn er Elia in der Wüste versorgt hat, kann er auch deine Bedürfnisse stillen. Nichts entgleitet seiner Kontrolle. Der Zweifel will dich zum Aufgeben bringen. Aber Gott sagt dir, mach weiter. Glaube weiter, bete weiter, warte weiter. Die Antwort wird zur richtigen Zeit kommen. Vielleicht verstehst du jetzt noch nicht, warum. Du warten musst, aber Gott hat einen Plan. Er formt dich, stärkt deinen Glauben, bereitet dich auf etwas Größeres vor. Wenn es dir schwerfällt zu vertrauen, dann rufe wie jener Mann in Markus 9,24. Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Gott ehrt ein aufrichtiges Herz. Wenn du ihn bittest, wird er deinen Glauben stärken. Wenn du ihn suchst, wird er sich dir zeigen. Der Teufel will dich davon überzeugen, dass Gott sich nicht kümmert. Aber schau auf das Kreuz. Dort ist der Beweis für Gottes Liebe. Wenn er seinen eigenen Sohn für dich gegeben hat, warum sollte er dann deine Gebete nicht erhören? Lass den Zweifel nicht siegen. Halte dich am Glauben fest. Gott ist am Werk. Auch wenn du nichts siehst, auch wenn du nichts spürst, bewegt er bereits die Teile deiner Geschichte. Gib jetzt nicht auf. Wenn wir Gott vertrauen, vertrauen wir keinem gewöhnlichen Wesen. Wir vertrauen dem Schöpfer des Himmels und der Erde, dem Gott, der das Universum in Ordnung hält, der die Sterne beim Namen nennt und doch jedes Detail deines Lebens kennt. Das ist das Wesen des Glaubens. Zu wissen, dass Gott weiter sieht als unsere Augen, dass er vor uns hergeht und Wege öffnet, wo es scheinbar keinen Ausweg gibt. Denk an die Geschichte von Josua und dem Volk Israel vor den Mauern. Von Jericho. Aus menschlicher Sicht waren diese Mauern unüberwindbar. Aber Gott brauchte keine Waffen und keine militärischen Strategien, um sie zum Einsturz zu bringen. Er brauchte nur ein Volk, das ihm vertraute. Und was forderte Gott? Dass sie in Stille um die Stadt marschierten. Stell dir vor, wie verrückt das aussah. Aber Glaube stützt sich nicht auf menschliche Logik, sondern auf Gottes Macht. Und als sie gehorchten, fielen die Mauern. Mein Freund, vielleicht stehst du jetzt selbst vor einer Mauer. Vielleicht hast du gebetet, gewartet, vertraut und noch keine Veränderung gesehen. Aber der Glaube gründet sich nicht auf das, was wir sehen, sondern auf das, was Gott verheißen hat. Die Mauern fielen nicht am ersten Tag. Sie mussten weiter marschieren, obwohl sie noch keine Risse sahen. Oft fordert Gott uns auf, im Glauben weiterzugehen, auch wenn es so aussieht, als würde nichts geschehen. Und genau an diesem Punkt geben viele auf. Sie hören auf zu beten, weil keine sofortige Antwort kommt. Sie hören auf zu glauben, weil sie nichts spüren. Aber Gott handelt nicht nach unserem Zeitplan. Er handelt nach seinem, und sein Zeitplan ist vollkommen. Wenn du standhaft bleibst, wenn du weitergehst, wird der Tag des Sieges kommen. Sieh, was in Jesaja 40, 31 steht. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Das Warten kann sich lang anfühlen, aber gerade in der Zeit des Wartens stärkt Gott dich. Im Warten wird dein Glaube geprüft. Im Warten lernst du, nicht auf deine eigene Kraft zu vertrauen, sondern auf Gottes Treue. Und vielleicht fragst du dich gerade, aber wie kann ich sicher sein, dass Gott wirklich alles unter Kontrolle hat? Wie kann ich wissen, dass er mich hört? Schau auf das Kreuz. Das Kreuz ist der größte Beweis dafür, dass Gott diejenigen nie verlässt, die ihm vertrauen. Wenn er seinen eigenen Sohn für dich gegeben hat, warum sollte er dir nicht auch alles geben, was du brauchst? Jesus hat uns gelehrt, dass selbst der kleinste Glaube große Wunder bewirken kann. In Markus 11, 23 sagt er, Wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berg sagt, heb dich und wirf dich ins Meer, und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, dem wird es geschehen. Das Problem ist nicht die Größe deines Glaubens, sondern worauf du deinen Glauben setzt. Vertraue nicht auf deine Fähigkeiten, vertraue auf Gottes Macht. Und wenn der Zweifel kommt, denn er wird kommen, dann erinnere dich an Gottes Verheißungen. Der Teufel will, dass du auf die Umstände schaust, aber Gott will, dass du auf ihn schaust. Er hat die Welt schon überwunden. Er hat deinen Sieg bereits gesichert. Auch wenn du jetzt nicht verstehst, was er tut, glaube daran, dass er etwas Größeres vorbereitet, als du dir vorstellen kannst. Denk an Josef. Er wurde von seinen Brüdern verraten, als Sklave verkauft und unschuldig ins Gefängnis geworfen. Aus menschlicher Sicht schien es, als hätte Gott ihn vergessen. Aber zur rechten Zeit erhob Gott ihn und machte ihn zum Herrscher über Ägypten. Wenn Josef mitten auf dem Weg aufgegeben hätte, hätte er Gottes Plan nie erlebt. Und das Gleiche gilt für dich. Gott hat einen Plan. Er hat dich nicht vergessen. Er hat die Kontrolle nicht verloren. Glaub daran und geh weiter im Glauben, denn der Tag deines Sieges kommt. Wahrer Glaube zeigt sich nicht an guten Tagen, sondern an den schweren. Wenn alles gut läuft, ist es leicht zu sagen, dass wir Gott vertrauen. Aber was ist, wenn die Stürme kommen? Was ist, wenn Gebete scheinbar unbeantwortet bleiben? Genau dann zeigt sich der wahre Glaube. Glaube ist nicht nur ein Gefühl, er ist eine unerschütterliche Hingabe an Gott, unabhängig von den Umständen. Sieh dir die Geschichte der drei hebräischen jungen Männer an, Schadrach, Meschach und Abednego. Sie standen vor König Nebukadnezar, der ihnen befahl, eine Statue anzubeten, sonst würden sie in den Feuerofen geworfen. Sie wussten, dass Gott sie retten konnte, aber sie sagten etwas Tiefgründiges in Daniel 3, 17, 18. Wenn unser Gott, dem wir dienen, uns retten will, so kann er uns aus dem brennenden Feuerofen retten. Und auch aus deiner Hand, o König, wird er uns retten. Und wenn nicht, so sollst du wissen, o König, dass wir deinen Göttern nicht dienen. Das ist Glaube. Glaube, der nicht vom Ergebnis abhängt, sondern vom unerschütterlichen Vertrauen in Gottes Wesen. Viele wünschen sich einen Glauben, der nur Segen empfängt. Aber wahrer Glaube bleibt standhaft, selbst wenn Gottes Antwort anders ausfällt, als wir es erwarten. Gott hat jene jungen Männer aus dem Feuerofen gerettet, aber selbst wenn er es nicht getan hätte, hätten sie ihm dennoch vertraut. Hast du diesen Glauben? Oftmals lassen wir Prüfungen zu, weil Gott uns lehren will, völlig von ihm abhängig zu sein. Sieh, was in Jakobus 1, 2, 3 steht. Meine Brüder, haltet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen fallt, da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Gott prüft uns nicht, um uns zu zerstören, sondern um uns zu stärken. Jede Herausforderung ist eine Gelegenheit, geistlich zu wachsen, mehr von Gott kennenzulernen und seine Kraft auf tiefere Weise zu erfahren. Denk an Petrus. Solange sein Blick auf Jesus gerichtet war, ging er über das Wasser. Doch als er auf den Wind und die Wellen schaute, begann er zu sinken. Das lehrt uns etwas sehr Wichtiges. Dein Glaube wächst, wenn dein Blick auf Christus gerichtet ist. Wenn du auf Probleme, Schwierigkeiten und Unsicherheiten schaust, wirst du untergehen. Aber wenn du auf Gott schaust, wird er dich tragen. Der Teufel will, dass du dich auf die Angst konzentrierst. Er will, dass du dich allein fühlst, ohne Hoffnung. Aber Gott verlässt niemals diejenigen, die ihm vertrauen. In 5. Mose 31, 8 verspricht er, der Herr aber, der vor dir hergeht, der wird mit dir sein. Er wird dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Fürchte dich nicht und erschrick nicht. Vielleicht siehst du es jetzt nicht, aber Gott ist dir. Bereits voraus und bereitet den Weg. Vielleicht befindest du dich in einer Zeit des Wartens und das Warten kann schwer sein. Aber das Warten ist niemals verlorene Zeit, wenn wir in Gottes Hand sind. Er nutzt jeden Moment, um uns zu lehren, zu formen und uns auf das vorzubereiten, was kommt. Der Psalmist schrieb in Psalm 27, 14: Harre des Herrn, sei getrost und unverzagt und harre des Herrn. Wenn Gott noch nicht geantwortet hat, dann deshalb, weil er im Verborgenen schon wirkt. Und denk daran, Glaube verlangt immer nach Taten. Noah baute die Arche, bevor der Regen kam. Abraham verließ sein Land, ohne zu wissen, wohin Gott ihn führen. Würde. Mose erhob seinen Stab, bevor sich das Rote Meer teilte. Was bittet Gott dich heute zu tun? Vielleicht ist es ein Schritt des Gehorsams, jemandem zu vergeben, zu vertrauen, auch wenn du es nicht verstehst. Glaube ohne Werke ist tot. Jakobus 2, 6,26. Wenn du glaubst, dann lebe wie jemand, der glaubt. Vielleicht steckst du gerade mitten in einem Kampf, aber der Sieg ist bereits von Gott beschlossen. Der Herr hat noch nie eine Schlacht verloren. Er hat nie versagt und er wird nicht bei dir damit anfangen. Bleib standhaft, denn die Antwort ist auf dem Weg. Brüder und Schwestern, die Reise des Glaubens bedeutet nicht zu sehen, um zu glauben, sondern zu glauben, um zu sehen. Gott hatte immer alles unter Kontrolle. Von den alten Zeiten bis heute hat er niemals die verlassen, die auf ihn vertrauen. Und er wird jetzt nicht damit anfangen. Vielleicht hast du heimlich geweint. Vielleicht hast du das Gefühl, dass niemand deinen Schmerz versteht. Aber Gott sieht dich. Er kennt jedes Detail, jeden Gedanken, jedes stille Gebet. Jesus sagte in Johannes 14, 1: Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Das bedeutet, dass es Hoffnung gibt, ganz gleich, was du gerade durchmachst. Der Gott, der das Meer für Mose teilte, der Elia in der Wüste versorgte, der Lazarus auferweckte, er ist derselbe Gott, der jetzt bei dir ist. Er verändert sich nicht. Der Feind will Zweifel in deinem Herzen säen, will dich glauben lassen, dass Gott sich nicht kümmert. Aber hör zu, das Kreuz ist der Beweis für Gottes Liebe zu dir. Wenn Gott seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für dich hingegeben hat, wird er dir dann nicht auch alles andere schenken, was du brauchst? Römer 8, 32 erinnert uns, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat. Wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Vielleicht wartest du schon so lange, dass der Zweifel sich breit gemacht hat. Aber heute ruft dich Gott zurück zum Glauben. Zum Glauben, der sich nicht vom Lauf der Zeit erschüttern lässt, der nicht durch das Warten ermüdet. Zum Glauben, der sich auf die Verheißung stützt, auch wenn alles um dich herum das Gegenteil sagt. Und ich frage dich, wo ist dein Herz? Vertraust du auf Gott oder auf das, was deine Augen sehen? Gehst du im Glauben oder nach deinem Gefühl? Denn in Hebräer 10, 38 steht: Mein Gerechter aber wird aus Glauben leben, wenn er aber zurückweicht, hat meine Seele kein Gefallen an ihm. Gott freut sich, wenn wir ihm vertrauen, auch ohne etwas zu sehen. Glaube ist kein vorübergehendes Gefühl, keine flüchtige Emotion. Glaube ist ein aktives Prinzip, eine Überzeugung, die das Herz bewegt und zum Handeln führt. Die Bibel lehrt uns, dass es ohne Glauben unmöglich ist, Gott zu gefallen. Hebräer 11,6. Das bedeutet, Glaube darf nicht passiv sein. Wer glaubt, steht auf. Wer glaubt, geht voran. Wer glaubt, wartet nicht tatenlos auf bessere Umstände. Sieh dir Abraham an. Gott versprach ihm etwas Außergewöhnliches. Er sollte Vater eines großen Volkes werden. Doch die Jahre vergingen und nichts geschah. Die Zeit schien der Verheißung zu widersprechen. Da beschloss Sarah, seine Frau, Gott zu helfen und bot ihm ihre Magd Hagar an, um ein Kind zu bekommen. Das Ergebnis? Ein Fehler, der bis heute zu Konflikten führt. Wie oft versuchen wir, Dinge selbst zu regeln, weil wir Gottes Zeitplan nicht vertrauen und schaffen Probleme, die wir hätten vermeiden können? Der Zweifel treibt uns zu Handlungen aus Verzweiflung. Er lässt uns glauben, dass Gott sich verspätet und wir selbst eingreifen müssen. Aber hör gut zu, Gottes Zeit ist vollkommen. Er kommt nie zu früh und nie zu spät. Gerade wenn alles verloren scheint, ist das der Moment, in dem er eingreift. Gott braucht keine Abkürzungen. Er erfüllt seine Verheißungen zur richtigen Zeit. In Römer 4,18 steht etwas Tiefgründiges über Abraham. Er hat geglaubt auf Hoffnung hin, wo es nichts zu hoffen gab. Das bedeutet, menschlich gesehen gab es keine Chance mehr. Aber er glaubte trotzdem weiter. Er wartete nicht nur, er glaubte. Es gibt einen großen Unterschied zwischen Warten ohne Gewissheit und Warten mit Überzeugung. Glaube ist nicht naiv, Glaube ist fest, unerschütterlich. Und vielleicht fragst du dich jetzt, aber wie kann ich diesen Glauben bewahren? Die Antwort liegt in dem, was Paulus in Philipper 3, 13-14 schrieb. Eins aber tue ich. Ich vergesse, was hinter mir liegt und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt und jage auf das Ziel zu. Der Glaube lehrt uns, nach vorn zu schauen, uns nicht an die Vergangenheit, an Schmerzen oder Niederlagen zu klammern. Der Zweifel will dich festhalten, aber der Glaube treibt dich voran. Mangelnder Glaube lässt uns in vertrauten Gefilden untergehen. Petrus, ein erfahrener Fischer, konnte schwimmen. Doch als er seinen Blick von Jesus abwandte und zu sinken begann, vergaß er selbst seine natürlichen Fähigkeiten. Auch uns passiert das. Wenn der Zweifel überhand nimmt, verlieren wir unsere Kraft, vergessen, was wir schon überwunden haben und glauben, dass wir nicht mehr weiterkommen. Doch der Glaube richtet uns auf, rettet uns und lässt uns weitergehen. Wahrer Glaube bringt eine ruhige Entschlossenheit hervor. Es ist kein impulsiver Glaube, der aus Verzweiflung handelt, sondern ein reifer Glaube, der selbst in Stürmen standhaft bleibt. Hiob sagte, siehe, er wird mich töten, ich will auf ihn warten. Hiob 13,15. Das ist der Glaube, den Gott in uns sehen will. Ein Glaube, der nicht von sofortigen Ergebnissen abhängt, sondern auf Gottes Souveränität vertraut und jetzt frage ich dich, bist du bereit, diesen Glauben zu leben? Bist du bereit, Angst, Zweifel und Sorge hinter dir zu lassen? Heute ruft Gott dich dazu auf, ihm voll und ganz zu vertrauen, gegen alle Hoffnung zu glauben, aufzustehen und weiterzugehen, im Wissen, dass er treu ist, alles zu erfüllen, was er verheißen hat. Und jetzt, wo auch immer du bist, möchte ich, dass du mit mir betest. Öffne dein Herz vor Gott. Übergib ihm deine Sorgen, deine Zweifel, deine Tränen. Sag zu ihm, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben, himmlischer. Vater, im Namen Jesu lege ich jede Person, die diese Botschaft hört, vor deinen Altar. Du kennst ihre Kämpfe, ihre Schmerzen, ihre Sehnsüchte. Herr, stärke den Glauben derer, die schwach sind, erneuere die Hoffnung der Erschöpften. Erinnere sie daran, dass du ein treuer Gott bist. Ein Gott, der seine Verheißungen erfüllt. Vater, lass jeden Zweifel jetzt weichen und jede Angst soll vor deiner Gegenwart weichen. Herr, gib denen, die auf eine Antwort warten, Geduld und Vertrauen in deinen Zeitplan. Zeige denen, die im Kampf stehen, dass du den Sieg bereits errungen hast. Erneuere durch deinen Heiligen Geist diejenigen, deren Glaube zu schwinden droht. Und wenn sie aus diesem Moment herausgehen, lass jeden von ihnen mit Überzeugung sagen, können. Ich weiß, wem ich geglaubt habe und bin gewiss, dass er mächtig ist, mein anvertrautes Gut bis an jenen Tag zu bewahren. 2. Timotheus 1,12. Wir danken dir, Herr, denn wir wissen, dass du bereits wirkst. Und wir glauben, weil du treu bist. Im Namen Jesu. Amen. Und nun, meine Brüder und Schwestern, bleibt in dem Frieden unseres Herrn. Lasst nicht zu, dass der Zweifel euer Herz verzehrt. Gott hat alles unter Kontrolle. Die Antwort ist unterwegs. Und während du wartest, vertraue, denn der Herr versagt niemals.